Nur wird das neue Jahr von nun an immer am 25. März beginnen, dem Tag, als Sauron gestürzt wurde und ihr aus dem Feuer geholt und zum König gebracht wurdet. Er hat euch gepflegt und jetzt erwartet er euch. Ihr sollt mit ihm tafeln. Wenn ihr fertig seid, bringe ich euch zu ihm. Der König? Sagte Sam. Was für ein König? Und wer ist das? Der König von Gondor und der Herr der Westlande, sagte Gandalf. Er hat sein ganzes altes Reich wiedergewonnen. Bald wird er zu seiner Krönung reiten, aber er wartet noch auf euch. Was sollen wir denn da anziehen? Sagte Sam, denn alles, was er sehen konnte, waren die alten, zerlumpten Sachen, die sie auf ihrer Fahrt getragen hatten und die nun zusammengefaltet neben ihren Betten auf dem Boden lagen. »Die Kleider, die ihr auf dem Weg nach Mordor getragen habt«, sagte Gandalf, »sogar die Orklappen, die ihr im Schwarzen Land anlegen musstet, Frodo, sollen bewahrt werden. Weder Seide noch Leinen, keine Rüstung und kein Wappen können ehrenvoller sein. Aber später besorge ich euch vielleicht ein paar neue Sachen.« Dann streckte er ihnen die Hände entgegen, und aus der einen schien ein Licht. »Was hast du da?« rief Frodo. »Kann es sein, dass...« »Ja, ich bringe euch zwei Kostbarkeiten. Sie fanden sich bei Sam, als ihr gerettet wurdet. Frau Galadriels Geschenke. Dein Glas, Frodo, und deine Schachtel, Sam. Ihr werdet froh sein, beides wiederzubekommen.« Und einen leichten Imbiss eingenommen hatten, führte Gandalf die Hobbits aus dem Buchenhain hinaus, in dem sie geschlafen hatten. Sie gingen über einen langen, im Sonnenschein strahlend grünen Wiesenstreifen zwischen stattlichen Bäumen mit dunklem Laub und scharlachroten Blüten. Hinter sich hörten sie einen kleinen Wasserfall plätschern, und vor ihnen rann ein Bach zwischen blumenbestandenen Ufern über die Wiese hinab bis zu einem Wäldchen, wo er unter einem Torbogen aus Baumästen hindurchfloß, durch den sie von fern ein großes Wasser hindurchschimmern sahen. Als sie aus dem Wald heraustraten, sahen sie zu ihrer Überraschung Ritter in schimmernder Rüstung und baumlange Wachtposten in schwarz-silberner Tracht, die sie ehrerbietig grüßten und sich vor ihnen verneigten. Dann blies einer einen langen Trompetenton, und sie gingen weiter zwischen der Baumreihe und dem plätschernden Bach. So kamen sie auf ein weites grünes Feld, und dahinter war ein breiter Fluss in silbrigem Dunst, aus dem sich eine lange bewaldete Insel erhob. Und an den Ufern lagen viele Schiffe. Auf dem Feld aber, wo sie nun standen, war ein ganzes Heer angetreten, viele Kompanien in Reih und Glied, und die Rüstungen blitzten in der Sonne. Als die Hobbits näher kamen, fuhren die Schwerter aus den Scheiden, Speere wurden an die Schilde geschlagen, Hörner und Trompeten erschallten, und viele Stimmen riefen in vielen Sprachen: »Langes Leben den Halblingen! Rühmt sie mit hohem Preis! Kujo i Feriain Annan, Aglarni Ferianath! Rühmt sie mit hohem Preis, Frodo und Samwise! Daur al Berhael, Conin en Anun, Eglerio! Rühmt sie, Eglerio! A leitate, leitate, andave leituvalmet! Rühmt sie! Gorma Colindor a leita Tarienna! Rühmt sie die Ringträger, rühmt sie mit hohem Preis!« Und während ihnen das Blut ins Gesicht stieg und ihre Augen glänzten vor Staunen, schritten Frodo und Sam weiter und sahen, dass inmitten des lärmenden Heeres drei Throne aus Grassoden aufgestellt waren. Hinter jedem wehte ein Banner im Wind, zur rechten ein großes freilaufendes Pferd, weiß im grünen Feld, zur linken, silbern in Blau, ein Schiff mit Schwanenbug auf hoher See. Die große Standarte in der Mitte aber, hinter dem höchsten der drei Throne, zeigte einen blühenden weißen Baum im schwarzen Feld unter einer glänzenden Krone und sieben glitzernden Sternen. Auf dem Thron saß ein Mann im Panzerhemd, ein großes Schwert auf den Knien, doch ohne Helm. Als sie näher kamen, stand er auf, und nun erkannten sie ihn, so sehr er auch verändert war, erhaben und doch heiter von Angesicht, mit dunklem Haar und grauen Augen, jeder Zoll ein König und ein Großer unter den Menschen. Frodo rannte ihm entgegen, und Sam folgte dicht hinterdrein. »Na, wenn das nicht allem die Krone aufsetzt«, rief er, »Streicher, oder träum ich immer noch?« »Ja, Sam«, sagte Aragorn, »Streicher bin ich. Einen weiten Weg sind wir gegangen, nicht wahr, seit Bre, wo dir mein Anblick gar nicht gefiel. Ein weiter Weg für uns alle. Aber den finstersten Weg seid ihr gegangen.« Und zu Sams Verblüffung und teilloser Verwirrung beugte er das Knie vor ihnen, nahm sie bei der Hand, Frodo zur Rechten und Sam zur Linken, geleitete sie zum Thron und ließ sie darauf Platz nehmen. Dann wandte er sich zu dem Heer um und zu den Hauptleuten, die nahe beistanden, und rief mit hallender Stimme, so daß alle ihn hörten, »Rühmt sie mit hohem Preis!« Und als das Freudengeschrei ertönt und wieder verklungen war, da trat zu Sams reiner Freude und höchster Zufriedenheit ein Barde aus Gondor vor sie hin und bat kniend um die Erlaubnis zu singen. Und Sam hörte und staunte, als er sagte, »Höret, ihr Herren und Ritter und Mannen von untadeligem Mut, ihr Könige und Fürsten, Volk von Gondor, ihr Reiter von Rohan, Söhne Elronds und Dunedain des Nordens, Elb und Zwerg, ihr Helden aus dem Auenland und ihr alle aus den freien Völkern des Westens, höret nun mein Lied an. Denn singen will ich euch vom neunfingrigen Frodo und dem Ring des Schicksals.« Da lachte Sam aus vollem Hals vor Entzücken, und er stand auf und rief, »O, wie herrlich, alle meine Wünsche gehen in Erfüllung!« Und dann weinte er, und das ganze Heer lachte und weinte. Und in all dem Jubel und all den Tränen erhob der Barde seine Stimme, und sie klang wie Silber und Gold. Still wurden sie da alle, als er sang, bald in der Sprache der Elben und bald in der des Westens, bis ihnen das Herz überquoll vom Wohllaut der Worte wie von Schwertstreichen verwundet, und der Sinn in jene Gefilde schweifte, wo Freude und Schmerz in eins fließen und Tränen der Wein der Seligkeit sind. Höhe herabsank, und die Schatten der Bäume länger wurden, kam er zum Schluss. »Rühmt sie mit hohem Preis«, sagte er und kniete nieder. Dann stand Aragorn auf und mit ihm das ganze Heer, und alle gingen zur Tafel in den Zelten, um sich an Speise und Trank zu laben und für den Rest des Tages zu feiern. Frodo und Sam führte man beiseite, zu einem Zelt, wo ihnen die alten Kleider abgenommen, doch ehrerbietig zusammengefaltet und verwahrt und durch frisches Leinen ersetzt wurden. Dann kam Gandalf, und in den Armen trug er zu Frodos Erstaunen das Schwert, den Elbenmantel und das Panzerhemd von Mithril, die man ihm in Mordor weggenommen hatte. Für Sam brachte er ein vergoldetes Kettenhemd mit und seinen Elbenmantel, von allen Flecken und Schäden, die er erlitten hatte, befreit. Und dann legte er noch zwei Schwerter vor sie hin. »Ich will kein Schwert«, sagte Frodo. »Wenigstens heute Abend solltest du eines tragen«, sagte Gandalf. Da nahm Frodo das kleine Schwert, das Sam gehört hatte und das ihm in Cirith Ungol an die Seite gelegt worden war. »Stich habe ich dir geschenkt, Sam«, sagte er. »Nein, Herr Frodo. Herr Bilbo hat es dir gegeben, und es gehört zusammen mit seinem silbernen Panzerhemd. Er hätte etwas dagegen, dass es nun jemand anders trägt.« Frodo gab nach, und Gandalf, als wäre er ihr Knappe, kniete nieder und gürtete sie mit den Schwertgehängen. Dann stand er auf und legte jedem von ihnen einen silbernen Reif um die Stirn. So herausgeputzt gingen sie zum großen Gelage und saßen am Tisch des Königs zusammen mit Gandalf, König Eomer von Rohan, Fürst Imrahil und allen großen Hauptleuten, und dort saßen auch Gimli und Legolas. Doch als nach dem stillen Gruß gen Westen der Wein eingeschenkt wurde, kamen zwei Knappen, um den Königen aufzuwarten. Dies jedenfalls schien ihr Amt zu sein. Der eine in der schwarz-silbernen Tracht der Turmwache von Minas Tirith, der andere in Weiß und Grün. Sam aber wunderte sich, was so junge Knaben in einem Heer gewaltiger Krieger zu suchen hätten. Dann plötzlich, als sie näher kamen und er sie deutlich sehen konnte, rief er aus, »Ja, sieh doch mal, Herr Frodo, sieh doch! Na, wenn das nicht Pippin ist? Herr Peregrin Tuck, wollte ich sagen, und der Herr Merry, wie die beiden gewachsen sind, du meine Güte! Aber ich sehe schon, es gibt nicht nur unsere Geschichte zu erzählen.« »Allerdings«, sagte Pippin, Und mit dem Erzählen fangen wir gleich an, wenn dieses Fest vorüber ist. Einstweilen könnt ihr ja Gandalf ein bisschen ausfragen. Er ist nicht mehr so zugeknöpft wie früher, wobei er allerdings jetzt mehr lacht als redet. Fürs Erste haben Merry und ich noch zu tun. Wir sind Ritter der Stadt und der Mark, wie du hoffentlich bemerkt hast. Vorüber. Und als die Sonne untergegangen war und der runde Mond langsam über den Nebeln des Anduin emporstieg und durchs flirrende Laub blinkte, saßen Frodo und Sam, Ithiliens liebliche Düfte atmend, unter den flüsternden Bäumen. Und bis tief in die Nacht redeten sie mit Merry und Pippin und Gandalf, und nach einer Weile kamen auch Legolas und Gimli hinzu. Viel erfuhren sie da von allem, was ihren Gefährten geschehen war, nachdem sich der Bund der Gefährten an dem Unglückstag von Parthgalen an den Raurusfällen aufgelöst hatte. Und doch gab es immer noch mehr zu fragen und zu berichten. Orks und sprechende Bäume, meilenweites Grasland und galoppierende Reiter, glitzernde Höhlen, weiße Türme und goldene Hallen, Schlachtgetümmel und hochmastige Schiffe, all dies zog an Sams innerem Auge vorüber, bis ihm der Kopf schwirrte. Aber unter all diesen Wunderdingen erstaunte ihn immer wieder, wie groß Merry und Pippin geworden waren. Und er ließ sie sich mit Frodo und ihm selbst Rücken an Rücken stellen. Er kratzte sich den Kopf. »Ich versteh's nicht«, sagte er, »in eurem Alter. Aber Tatsache ist, ihr seid 3 Zoll größer, als ihr sein müsstet, oder ich bin ein Zwerg geworden.« »Das bist du keinesfalls«, sagte Gimli. »Aber was habe ich euch gesagt? Wenn Sterbliche den Endtrank trinken, dürfen sie sich nicht wundern, dass er mehr bewirkt als ein Krug Bier.« »Endtrank«, sagte Sam, »da redet ihr schon wieder von diesen Ents. Aber was das nun wieder für welche sind, da komm ich nicht mehr mit. Ach, das kann ja Wochen dauern, bis uns das alles klar ist.« »Etliche Wochen«, sagte Pippin. »Und dann müssen wir Frodo in Minas Tirith in einen Turm sperren und ihn alles aufschreiben lassen, sonst vergisst er die Hälfte, und der arme alte Bilbo wird furchtbar enttäuscht.« Schließlich stand Gandalf auf. »Freunde, die Hände des Königs sind heilende Hände«, sagte er, »aber euch war der Tod nicht mehr fern, als er euch unter Aufbietung all seiner Kraft zurückgerufen und zum freundlichen Vergessen im Schlaf verholfen hat. Und obwohl ihr wahrhaftig lange und selig geschlafen habt, wird es nun Zeit, wieder schlafen zu gehen.« »Und nicht nur für Sam und Frodo«, sagte Gimli, »sondern für dich auch, Pippin. Ich hab dich gern, und sei es nur wegen der Mühe, die du mich gekostet hast, die werde ich nie vergessen. Und ich werde auch nie vergessen, wie ich dich nach der letzten Schlacht auf dem Hügel fand. Ohne Gimli den Zwerg wäre es aus mit dir gewesen. Immerhin weiß ich jetzt, wie ein Hobbitfuß aussieht, wenn er unter einem Haufen Leichen hervorschaut. Und als ich diesen schweren Kadaver von dir weggewälzt hatte, da war ich zuerst sicher, dass du tot seist. Ich hätte mir den Bart ausrupfen können. Und jetzt bist du erst seit einem Tag wieder auf den Beinen, also zu Bett mit dir und mit mir auch.« »Und ich«, sagte Legolas, »will noch ein wenig durch dieses schönen Landes Wälder wandeln. Das gibt mir Ruhe genug. In künftigen Tagen, wenn die Eldenfürsten es mir gestatten, werden manche aus unserem Volk hierher wandern. Und ein seliges Land wäre es dann für eine Weile. Für eine Weile, einen Monat, ein Leben oder 100 Jahre der Menschen. Doch der Anduin ist nahe, und der Anduin fließt zum Meer hin, zum Meer. Zum Meer, zum Meer, dort schäumen die Wellen, und die Schreie der weißen Möwen gellen. Der Sonnenball sinkt im Westen nieder, graues Schiff, mich rufen die Brüder aus meinem Volke, die vor mir gezogen. Ich muß ihnen nach über dunkle Wogen, den Wald muß ich lassen, verronnen ist unsere Tage und Jahre Frist, süß sind die Stimmen der elbischen Rufe, lang die Wellen am letzten Ufer der Insel Eressia, die kein Mensch erreicht hat. Für immer unser, der Elbenfreistadt. Und mit diesem Lied auf den Lippen schritt Legolas den Hügel hinab. Dann gingen auch die anderen, und Frodo und Sam kehrten zu ihren Betten zurück und legten sich schlafen. Am nächsten Morgen standen sie sehr gemächlich und gut gelaunt wieder auf. Und sie verbrachten noch viele Tage in Ithilien, denn das Feld von Cormallen, wo sich das Heerlager nun befand, lag nahe bei Heneth Annun, und den Bach, der von dem Wasserfall dort herabkam, hörte man nachts durch sein Felsentor brausen und über die blühenden Wiesen zum Anduin hinfließen, in den er bei der Insel Cair Anros einmündete. Die Hobbits wanderten umher und suchten von Neuem die Stellen auf, an denen sie vormals gewesen waren. Und Sam gab die Hoffnung nicht auf, irgendwo im Schatten der Wälder oder auf einer versteckten Lichtung vielleicht noch einmal den großen Olifanten zu sehen. Und als er erfuhr, dass diese Tiere in großer Zahl an der Belagerung von Gondor teilgenommen hatten, aber sämtlich getötet worden waren, hielt er dies für eine traurige Nachricht. »Na, man kann nicht überall zugleich sein«, sagte er, »aber anscheinend hab ich einiges versäumt.« Unterdessen machte das Heer sich bereit zur Rückkehr nach Minas Tirith. Die Erschöpften waren ausgeruht und die Verwundeten geheilt. Denn manche hatten noch schwere Kämpfe zu bestehen gehabt, bis auch die letzten Überreste der Ostlinge und Südländer besiegt waren. Und als letzte von allen kehrten diejenigen zurück, die nach Mordor eingedrungen waren und die Festungen im Norden des Landes geschleift hatten. Doch endlich, als schon der Monat Mai heranrückte, konnte man aufbrechen. Und die Heerführer des Westens bestiegen mit allen ihren Männern die Schiffe und fuhren von Cair Anros, den Anduin, hinab nach Osgiliath, und dort blieben sie einen Tag. Am Tag darauf betraten sie die grünen Felder des Pelennor und sahen wieder die weißen Türme unter dem hohen Mindoluin, die Stadt der Menschen von Gondor, letzte Erinnerung an Westernis, aus Nacht und Feuer zum neuen Tag hervorgegangen. Und mitten auf den Feldern dort schlugen sie die Zelte auf und warteten den Morgen ab, denn es war der Abend vor dem 1. Mai, und bei Sonnenaufgang wollte der König in seine Stadt einziehen. Der Statthalter und der König. Zweifel und schwere Furcht hatten die Hauptstadt von Gondor bedrückt. Der blaue Himmel mit Sonnenschein wirkte wie Hohn auf Menschen, die kaum noch Hoffnung sahen und jeden Morgen auf Unglücksnachrichten gefasst waren. Der Statthalter war tot und verbrannt. Der König von Rohan lag tot in der Zitadelle. Und der neue König, der in der Nacht zu ihnen gekommen war, hatte sich wieder aufgemacht, um in einen Krieg gegen Mächte zu ziehen, die viel zu finster und furchtbar waren, um von Menschenhand und durch Menschenmut bezwungen zu werden. Und keine Nachrichten kamen. Nachdem das Heer aus dem Morgultal abgezogen war, auf der Straße nach Norden und im Schatten des Gebirges, waren kein Bote und kein Gerücht über die Ereignisse im unheilschwangeren Ostenmeer in die Stadt gelangt. Als das Heer erst zwei Tage fort war, ließ sich Frau Eowyn von den Frauen, die sie pflegten, ihre Kleider bringen und stand von ihrem Krankenlager auf, alle Einwände missachtend. Und als man sie angekleidet und ihr den Arm in eine Leinenschlinge gelegt hatte, ging sie zum Wart der Heilhäuser. »Heilwart«, sagte sie, »ich bin in großer Unruhe und kann nicht länger untätig zu Bett liegen.« »Hohe Frau«, sagte der Wart, »du bist noch nicht geheilt, und mir wurde aufgetragen, dich mit besonderer Sorgfalt zu pflegen. Du sollst noch 7 Tage das Bett hüten, so zumindest wurde ich angewiesen. Ich bitte dich, lege dich wieder hin.« »Ich bin geheilt«, sagte sie, »wenigstens körperlich geheilt, bis auf den linken Arm, den ich noch schone. Doch werde ich von Neuem erkranken, wenn es nichts gibt, was ich tun kann.« »Gibt es keine Nachrichten vom Kriege? Die Frauen können mir nichts sagen.« »Es gibt keine Nachrichten«, sagte der Wart, »nur, dass die Fürsten zum Morgultal geritten sind und dass der neue Hauptmann aus dem Norden ihr Oberster ist. Ein großer Fürst ist er und ein Heilkundiger. Und mich dünkt es seltsam, dass die heilende Hand auch das Schwert führen soll. So kennen wir es heute in Gondor nicht, wenn es auch einst so gewesen sein mag, wenn die alten Berichte wahr sind. Doch seit vielen Jahren sind wir Heiler immer nur bemüht, die Risse zu flicken, die von Männern des Schwerts geschlagen werden. Dabei hätten wir auch ohne sie genug zu tun. Es gibt schon zu viel Leid und Missgeschick auf der Welt, als dass Kriege es noch vermehren müssten.« »Ein Feind genügt, um einen Krieg zu schüren, Heilwart«, sagte Eowyn. »Das Opfer findet sich von selbst. Und auch wer kein Schwert hat, kann durch das Schwert fallen. Soll das Volk von Gondor nur Kräuter sammeln, wenn der dunkle Herrscher seine Heere sammelt? Nicht immer ist es gut, wenn der Körper geheilt wird, und nicht immer schlecht in der Schlacht zu fallen, und sei es in bitterer Qual. Wäre es mir in dieser dunklen Stunde gestattet, ich wählte das Letztere. Der Wart sah sie an. Kerzengerade stand sie vor ihm, mit leuchtenden Augen im bleichen Gesicht, und die Hand ballte sie zur Faust, als sie sich nun abwandte und aus dem Fenster schaute, das nach Osten ging. Er seufzte und schüttelte den Kopf. Nach einer kurzen Pause drehte sie sich wieder zu ihm um. »Gibt es denn nichts zu tun? Wer führt den Befehl in der Stadt?« »Ich weiß nicht recht«, sagte er, »dergleichen ist nicht mein Geschäft. Ein Marschall befehligt die Reiter von Rohan, und Fürst Hurin, sagt man mir, die Männer von Gondor. Aber von Rechts wegen ist Fürst Faramir der Statthalter.« »Wo finde ich ihn?« »In diesem Haus, hohe Frau. Er war schwer verwundet, ist aber nun auf dem Weg der Genesung. Doch ich weiß nicht, ob... Führe mich zu ihm, dann wirst du's wissen.« Schlenderte allein im Garten der Heilhäuser umher. Das Sonnenlicht wärmte ihn, und er fühlte, wie neues Leben in seine Adern strömte. Doch das Herz war ihm schwer, und er blickte über die Mauern nach Osten. Als der Wart kam und seinen Namen rief, drehte er sich um und sah Frau Eowyn von Rohan. Mitleid ergriff ihn, denn er sah, dass sie verwundet war, und seinem scharfen Blick blieben ihr Schmerz und ihre Unruhe nicht verborgen. »Mein Fürst«, sagte der Wart, »hier ist Frau Eowyn von Rohan. Sie ist mit dem König geritten und wurde schwer verwundet. Nun befindet sie sich in meiner Obhut. Aber sie ist nicht zufrieden und wünscht, mit dem Statthalter zu sprechen.« »Versteh ihn nicht falsch, Herr«, sagte Eowyn, »was mich bekümmert, ist kein Mangel seiner Pflege. Kein Haus könnte denen, die geheilt werden wollen, freundlicher sein. Aber ich kann nicht faul hier liegen bleiben, tatenlos eingesperrt. Ich habe den Tod in der Schlacht gesucht, aber ich bin nicht gestorben und der Krieg geht weiter.« Auf ein Zeichen von Faramir machte der Wart eine Verbeugung und ließ sie allein. »Was kann ich für dich tun, hohe Frau?«, sagte Faramir. »Auch ich bin ein Gefangener der Heiler.« Er blickte sie an, und weil er ein Mann war, dem fremdes Leid nahe ging, spürte er, wie ihr Kummer und Liebreiz ihn nicht kalt ließen. Und sie blickte ihn an und sah, wie viel Ernst und Zartgefühl ihm in den Augen stand, und erkannte doch, weil sie unter Kriegern aufgewachsen war, dass dies einer war, dem kein Reiter der Mark in der Schlacht etwas voraushaben würde. »Was kann ich tun?« sagte er noch einmal. »Wenn es in meiner Macht steht, tue ich's.« »Du könntest diesem Wart befehlen, mich gehen zu lassen«, sagte sie. Doch so stolz ihre Worte auch klangen, kamen sie nicht mehr aus vollem Herzen, und zum ersten Mal hatte sie selbst ein Bedenken. Sie befürchtete, dieser große Recke, der so ernst und mild zugleich war, könnte sie für ein launisches Kind halten, dem die innere Beständigkeit fehlt, eine langweilige Arbeit zu Ende zu bringen. »Ich bin selbst in der Obhut des Heilwarts«, antwortete Faramir. »Auch habe ich mein Amt in der Stadt noch gar nicht angetreten. Aber wäre es auch anders, würde ich dennoch auf seinen Rat hören und mich in allem, was sein Handwerk betrifft, seinem Willen nicht ohne Not widersetzen.« »Aber mich verlangt es nicht nach Heilung«, sagte sie. »Ich will in den Krieg reiten wie mein Bruder Eomer, oder besser noch wie Theoden, der König, denn er hat den Tod und damit zugleich Ehre und Frieden gefunden.« »Es ist zu spät, hohe Frau, dem Heer zu folgen, selbst wenn du bei Kräften wärest«, sagte Faramir. »Aber den Tod in der Schlacht können wir alle noch finden, ob wir ihn suchen oder nicht. Du wirst besser imstande sein, ihm auf deine Weise ins Auge zu sehen, wenn du einstweilen tust, was der Heiler gebietet. Du und ich, wir müssen beide die Zeit des Wartens mit Geduld ertragen.« Sie antwortete nicht, doch als er sie anblickte, schien ihm, dass etwas in ihr sich erweichte, wie wenn strenger Frost sich vor den ersten blassen Vorzeichen des Frühlings zurückzieht. Eine Träne trat ihr ins Auge und lief die Wange hinunter wie ein schimmernder Regentropfen. Ihr hoch erhobenes Haupt senkte sich ein wenig. Leise, als spreche sie eher zu sich selbst als zu ihm, sagte sie dann, »Aber die Heiler wollen, dass ich noch 7 Tage das Bett hüte, und mein Fenster liegt nicht nach Osten.« Ihre Stimme war jetzt die eines traurigen jungen Mädchens. Faramir musste lächeln, so sehr ihm das Herz vor Mitgefühl überfloß. »Dein Fenster liegt nicht nach Osten«, sagte er, »dem lässt sich abhelfen. Darin will ich dem Wart befehlen. Wenn du in diesem Haus und in unserer Obhut bleibst, hohe Frau, und deine Ruhestunden einhältst, dann kannst du nach Belieben in der Sonne durch diesen Garten gehen und nach Osten blicken, wohin all unsere Hoffnungen entschwunden sind. Und hier findest du mich, wartend und herumwandernd und ebenfalls nach Osten blickend. Es würde meine Sorgen lindern, wenn du bisweilen mit mir sprechen oder durch den Garten gehen wolltest.« Da hob sie wieder den Kopf und sah ihm in die Augen, und ein wenig Farbe trat in ihr bleiches Gesicht. »Wie sollte ich deine Sorgen lindern, mein Herr?« sagte sie. »Und mich verlangt nicht nach Gesprächen mit Lebenden.« »Möchtest du eine redliche Antwort von mir hören?« sagte er. »Ja, dann sage